Atme ein und atme aus. All den Pegel, den ich brauch, weil die Stärke der Empfindung nimmt eine völlig neue Wendung. Nimmt eine völlig neue Wendung. Nimmt eine völlig neue Wendung. Ganz egal, was auch geschieht, ich raste ein und dreh mich mit. Eingehüllt in Haut aus Chrom, werd ich zum Teil eine Funktion. Und jeder Riss in meiner Miene riecht nach dem Blei in der Maschine. Ich weiß genau, was mich verrät.